So. Ja, gehen wir mal ein Stückchen. Wir werden nachher auch wieder hier oben rausgehen oder meinst du, wir gehen unten raus? Weiß ich nicht, das können wir uns entscheiden. Dann müssen wir mal Fotos machen, je nachdem wie, wo auch immer der hin will. Ja, und kann ich da nicht noch Fotos, kann ich da noch Fotos machen oder so? Das ist das. Ich denke, wir gehen erstmal runter. Ein bisschen aus dem Lärm raus, wenn die hier oben parken müssen. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 148. Die Holde hatte die Idee, anstatt der Sonntagsrunde das Freilichtmuseum Lindler zu besuchen. Dort fand die diesjährige PS- und Pedale-Ausstellung statt und ebenfalls dort entstand die nachfolgende Aufnahme. Taucht mit uns ein in ein unzusammenhängendes, krudes Gewirr verschiedenster Eindrücke in teils lärmender Atmo. Wir befinden uns auf dem Freilichtmuseum in Lindlar. Es ist Sonntag, der 16.07.2023 und es ist schön hier. Wir gucken uns jetzt erstmal das Gelände an und gehen nachher zu PS und Pedale, einem Treffen und Ausstellung historischer Zweiräder, Klein- und Lieferwagen hier auf dem Gelände. Aber zuerst schauen wir uns einfach mal das Gelände an. Da hinten, da stehen auch schon Motorräder. Es steht überall was rum. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Das wollten wir immer mal machen und heute soll es klappen. Da oben ist auch noch so eine Kapelle. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt... Die haben ja richtig viel aufgebaut. Das ist schön. Ja, aber welche soll das denn bitte sein? Bunners Haus. Die müssten wir ja eigentlich kennen. Im Moment befinde ich mich am Bandweberhaus aus Wuppertal-Ronsdorf, ein verschiefertes Fachwerkhaus mit Originalausstattung aus den 20er Jahren im Inneren. Es ist ein schöner Garten davor, kann man einfach reingehen, ne? Muss man da klingeln? Ich klopfe einfach mal, ich gehe einfach mal rein. Morgen! Moin! Ich habe eine Aufnahme laufen, das sage ich direkt. Also eine Tonaufnahme laufen. Also wenn Sie nicht drauf möchten, dann sagen Sie es mir am besten direkt oder sagen Sie nichts. Wenn Sie was sagen, dann ist das nachher vielleicht im Podcast oder im Internet. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie es direkt, dann schneide ich Sie raus. Alles klar. Ne? So gucken wir das. So machen wir das. Dankeschön. Ja, sieht klasse aus. Alter Ofen, guckt das mal an. Ja, so hat man damals gewohnt. Die gute Stube. Das war der Tschö. Das war eben der Bandwebstuhl. Ziemlich laut. Da wurden halt Bänder wie, weiß ich nicht, Geschenkbänder oder Schleifenbänder oder so ähnliche Sachen oder auch größere Dinge gewebt, konnte man auch Bilder machen. Und der läuft im Endeffekt so, dass ganz viele bunte Fäden in diesem Webstuhl durch so ein Raster laufen. Und dann wird eine Reihe Fäden, also quasi jeder zweite, wird angehoben oder geht runter, dann wird der erste angehoben und zwischendurch läuft so in so einem Halbkreis immer ein kleines Schiffchen durch und zieht da einen Faden und verwebt die miteinander. Total interessant. Ich stehe jetzt hier an einer Scheune und ich denke mal, es geht um Kinderbelustigung. Die haben hier eine Holzkuh aufgestellt und unter dieser Holzkuh steht ein Eimer und da ist so ein Kunstäuter dran und dann kann man hier jetzt melken üben. Das ist lustig. Eine weitere interessante Sache, mach mit, kleine Fahrzeuge mit Lochbändern bauen. Ihr kennt diese Standard-Lochbänder, die man nehmen kann, um irgendwelche Teile miteinander zu verbinden. Also im Endeffekt ein Zentimeter breites Band mit Löchern. Und die werden dann so verschraubt, dass sie von der Form her ein Fahrzeug ergeben. Hi! Tag! Na? Guten Tag, der Herr. Auch? Ja. Ja, danke, danke, danke. Ja. Hi. Na, du. Na? Na? Lang nicht gesehen. Ja. Ich wäre fast in die Ausstellung gekippt. Ja. Alter Tümchen. Ja, ja. Nur nicht so unvermittelt. Ja. Er wollte dafür sorgen, dass du in den Krankenfahrstuhl passt. Ja, in dieses Krankenfahrrad. Ich damit nach Hause fahren. Ja. Darf. Guck mal, wie missfest ist. Ne? Ich näher mich langsam wieder an. Ich habe ja 2 Jahre fast gar nichts mehr gemacht. Für den Urlaub ist es manchmal schade, muss man sagen. Also ist man schon an manche Orte gekommen, die du sonst nicht gesehen genau. hättest. Ne? Aber jetzt im Moment fehlt nichts. Jetzt letztens war mal eine Ruine Eibach noch. Da ich gedacht, ach, das gucken wir, das sind wir öfters. Da war ich gedacht, komm, zufälligerweise, vielleicht liegt da was. Ne? Aber ist wieder eine. Ja, klar. Nee, wir waren. Jetzt am Wochenende war Sascha Heike ja auch da. Die mache ich auch noch sporadisch. Am Wochenende waren wir da. In Schleswig. Aha. Mega. Ja? Ja, das war geil. Ja, wir erstmal Wetter war mega, dann haben wir die ganzen alten Leute getroffen hier, die Buddy, den Micha, den ach, Elli und Gott und die Welt. Und wir waren ja 1,5 Monate vorher noch in Urlaub da oben gewesen. Und ja, da waren wir mit der Orga noch ein bisschen durchgegangen, haben uns das Ganze angeguckt da. Mit Heiterbus ja eh, dieses Wikingerdorf, sehr schön. Da oben an der Schlei, das ist einfach genial. Deswegen, da mussten wir dann nochmal hinfahren, weil wir konnten das mit ihrem Urlaub sonst nicht verbinden. Sonst hätten wir das direkt im Urlaub gemacht, aber das klappte dann halt nicht. Schade. Ach cool. Aber das war jetzt toll. Wie lange war der da? Von Donnerstag, Montag sind wir wieder zurück. Donnerstag hin, Montag zurück. Ja, sonst ist das schon eine böse Strecke. Also, Kilometer. Ich rechne das nicht in Kilometern, ich rechne das in Stunden. Zurück waren es 5,75 ohne Stau und hin waren 2 Stunden mehr. Eine vor Bremen und eine vor Hamburg, vom Elbtunnel. Da, das ist immer lästig. Ja, hey, wir fahren jetzt nächstes Wochenende nach Österreich. Da hast du ja auch wieder 7-8 Stunden. Ja. Je nachdem, wo nach Österreich. Ja. Salzburger Land. Ja. Und danach kommen wir zurück und dann fahren wir nach Schwerin. Dann bist du wieder 5-6 Stunden. Was ist da? Urlaub. Also nur ein Wochenende, aber. Schön da. Ja, genau. In Schwerin. Ja, grüßt mir die Dosenfischer. Also den also, Tom. Okay. Aber ist da, glaube ich, nicht mehr. Aha. Mhm. Schon lange nicht. Verlängert doch Freitag bis Sonntag. Also wir haben dann eh noch Freitag frei, dann fahren wir früh los. Mhm. Okay. Ja, im Moment ist ja auch, ich glaube, dieses Wochenende sehr übel wegen Verkehr. Ne? Zweite Ferienhälfte NRW. Da ist ja wieder Party nach oben. Ja, wir können noch nicht weg. Hm? Wir haben jetzt auch schon Urlaub, aber wir können nicht wegfahren. Wir hatten ja jetzt am Wochenende Nikos Geburtstag und einen Tag später haben wir Wasser im Haus. Hm. Ich habe über alle gelacht. Wir wohnen ja schon relativ oben. Aber es ist trotzdem noch Hang. Drüber. Aus dem Rhin-Kanal zurückgedrückt. Scheiße. Schlafzimmer. Badezimmer, alles. Scheiße. Mit der Versicherung schon gesprochen. Ist noch keiner da gewesen. Boah. Jeden Tag dokumentieren wir jetzt. Aber, Und weil die Versicherung nicht da war, könnt ihr jetzt nichts machen, oder was? Ihr müsst jetzt alles so lassen, wie es ist, oder was? Ja, wir hätten machen können, wenn wir unter 2.500 geblieben wären. Aber es kommt jetzt ein Gutachter vorher raus. Ja, Natalia, gut, Schlafzimmer, die ganzen Möbel quellen ja auf, wenn du Pech hast. Und das ist ja alles. Ja, und Parkett, ne? Ja. Ja, dann bist du ja schon da. Dann habe ich nämlich auch gesagt, das Wasser ist mir doch egal, ne? Aber wir haben ja einen Mischkanal mit Scheiße austragen. Ne? Also es riecht auch streng im Schlafzimmer. Noch nicht mal. Wir sind ja jeden Tag jetzt dran. Gestern noch alles mit Desinfektionstüchern, überall wo man denkt, da könnte was sein. Also, klar. Aber schön ist es nicht, allein nein, der Gedanke. Die Kopfsache, ne? Weil ich auch sagte, das kann ja in jede Fuge alles, ne? Ja. Die sollen irgendwas machen, entweder ist der Kopf dann frei oder raus. Das ist ja denen überlassen. Ja. Aber schön ist nicht, ne? Nee. Nee, kann ich mir vorstellen. Das wäre auch für mich ein Grau. Ja. Aber im Moment haben wir keine Wahl. Mhm. Aber die haben Zeit. Mhm. Ja. Sofort zugeführt, nennt sich das. Das kommt auch ein bisschen auf Versicherung an, ne? Je nachdem, bei wem man ist. Das wird schon irgendwann wer. Ja gut, aber wenn du da jetzt Monate dann warten musst, so ist ja auch Kacke. Ja, ich will nur die haben die Ursache ja noch nicht behoben. Da muss das ja irgendwo ein Rückstau gewesen sein. Ja. Ich will ja, dass die mit der Kamera da reingehen. Ne? Oder gegebenenfalls spülen oder vielleicht ist eine Wurzel durch den Kanal gegangen oder irgendwas. Ist das jetzt dann nur bei euch auf dem Grundstück der Kanal? Oder? Wir haben ja Grube. Ach so. Das kann ja nur der Zulauf gewesen sein zur Grube. Es hat natürlich mächtig geregnet. Ne? Aber trotzdem ist er ja jetzt 60 Jahre Jugendjahr. Ne? Warum soll das jetzt passieren? Ne? Dann muss ja irgendwas verstopft oder kaputt sein. Ne? Oder ihr hattet noch nie so ein Starkregenereignis wie jetzt. Ja, kann auch sein. Ach ja. Sind wir jetzt schon einmal durch? Oder? Nö, wir sind jetzt gerade oben reingekommen, haben uns gerade das Seilerhaus angeguckt. Und keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich guck's mir einfach jetzt mal so ein bisschen an. Wir müssen ja irgendwie unsere Schritte machen. Normalerweise latschen wir immer durch den Wald, aber heute latschen wir halt mal hier über das Museum. Ist ja auch mal schön. Und gucken uns mal ein paar Sachen an, wenn es nett ist. Ja, wenn die Frau nicht so viel quatschen würde. Was? Ja, Schritt auf Seite gehen, dann haben wir das gut. Weil da wirst du immer angeschubbelt wegen den Leuten. Guck mal, alte Kameras haben die auch. Eine Voigtländer. Eine alte Voigtländer habe ich auch noch. Ja. Kannst du zur Verfügung stellen. Ja, die kann man auch anmachen, hörst du? An Motorrädern stand da ja noch nicht viel, ne? Ne, die kommen jetzt alle noch zum Teil. So wie ich das gesehen habe. 32-Bit-Float. Man hört uns trotzdem. Ach ja. Gucken, ob sich langsam trennen kann. Ja. Das wird schon. Knaller, Mädels. The Mädels. Hast du noch den verbraucht? Können wir weiter? Also sie hat das Wortziel und wir müssen noch das Schrittziel, dann klappt das. Ja, genau. Ich meine, ist ja schon Knaller, ne? Ja. Weißt du, früher klappte das mit den Nummernschilder vorne drauf, ne? Ja, aber heute geht ja wieder alles nicht. Aber da hat die Blitze auch Schwierigkeiten. Muss einen Seitenblitzer haben. Weißt du, bei denen waren das auch, die goldenen Jahre. Ah. Ne, mit Perwoll gewaschen. Deshalb. Ah, guck. Aber das ist Toilettenanlage. Und überall hier schön, dass man sich mal setzen kann. Ach, das ist das mit den Kindern. Genau. Wo du üben kannst, wie du Fachwerk baust. Hier ist so ein Ständerwerkgerüst. Typisches Fachwerk. Und dann wird hier gezeigt, wie man die Weiden einflechtet und das Ganze damit Lehm verschmiert. Was das hier ist, keine Ahnung. Und vielleicht hat man ja auch die neuen Tafeln. Nee. Hier steht ja irgendwas. Ach, hier ist zum Besprechungsraum und sowas. Aha. Das Strohballenhaus. Das moderne Gebäude besteht fast vollständig aus Stroh. Holzständerkonstruktion, handliche Strohballen als Füllmaterial. So, so. Dreilagiger Lehmputz. Für die museumspädagogischen Programme. Aha. Und Sonderausstellungen. Na dann. Ich glaube schon. So, hier haben sie abgesperrt, hier darf man nicht hin. Dann gehen wir wieder hier vorne raus. Ich habe ein Date. Du hast ein Date? Ja. Was denn für ein Date? Zum Radfahren. Was? Eine schöne Radtour zu machen. Date? Ja. Da fährst du erst zu der hin? Ja. Ja, aha. Das gucken wir dann mal. Wir haben auch noch keinen Termin, aber machen wir mal. Hier gibt es frittierte Champignons. Mhm. Frittierte Champignons mit Sauke. Nee, die müssen. Für 5 Euro ohne Sauke 4,70. Nee, die müssen doch. Oh, das sieht ja auch schön aus, ne? Eine Koppel mit Motorrädern, noch lange nicht gefüllt. Die trudeln ja jetzt alle so mitten mit ein. Das Motorrad eben war eine. Wie hieß das? Thorax? Thorax, Tornax, irgendwie so. Ich kenne mich ja nicht aus. Bitte? Tornax, ne? Eine Tornax in einer Scheune. Viele Eindrücke und viel Wind. Packen Sie mit an. Für die Arbeit im Schaugarten der Bergischen Gartenarche und im Kräutergarten suchen wir tatkräftige Unterstützung. Bei der gemeinsamen Gartenarbeit erfahren Sie viel Wissenswertes über die alten Pflanzenschätze aus der Region. Immer montags von 16 bis 19 Uhr. Seilerei Müllers Hammer Wohnhaus Hilden. Gehen wir nachher hin, gehen wir erstmal da runter. Es müsste die alte Schmiede sein. Wer hätte es gedacht? Da gehe ich doch mal gucken. Die alte Schmiede und ein Schmied bei der Arbeit. Man kann live zuschauen, wie irgendein Schmiedeteil geschmiedet wird. Wer hätte es gedacht? In der großen Esse wird geglüht und dann auf dem großen Amboss das Werkstück zugeschlagen. Also das ist schon eine recht schweißtreibende Arbeit, aber es riecht gut. Also der Geruch von dem heißen Metall und so, das erinnert mich damals an diese Mahlkörper und, oh, jetzt ist aber richtig windig hier. Der Geruch erinnert mich an die Mahlkörper und Gesenkschmiede, wo ich früher mal gearbeitet habe. Weil geschmiedet habe ich auch schon und ja, Erinnerungen. Schön. Und das hier ist halt Handschmieden. Das passiert nicht mit einem Wasserhammer, wie zum Beispiel beim Oelchenshammer, den man sich in Engelskirchen unten am Ende der K19 auch anschauen kann. Das ist schon ein Spektakel. Wenn die da die sogenannte Nacht der Schmiedefeuer haben, da kann man dann live schauen, wie mit diesem Wasserhammer geschmiedet. Das ist schon toll, wenn dann das Wasser auf, na, schau mal, eine Kutsche, eine Postkutsche. Das ist dieses Hoch auf dem gelben Wagen-Ding. Wahnsinn, ne? Ja. Da bin ich schon mitgefahren. Mit der Postkutsche? Also mit der ist, weiß ich nicht. Aber mit einer. In Wiel fuhr ja die historische Postkutsche, ja, nach Nümbrecht. Da bin ich mitgefahren mit Tante, meiner Tante, meiner Mama. Ausstellung. Jahre der Not. Durch die Straßen bettlern gleich ziehen wir dank dem Nazireich. Interessant, in der Gaststätte zur Alten Linde in Frillingsdorf im Saal fanden ab 1946 Filmvorführungen statt. Am Wochenende stand die Bevölkerung Schlange vor dem Kaisersaal in der Eichenhofstraße in Lindlar, heute Norma. Dort betreiben die Geschwister Spicher seit 1923 ein Kino. 1946 beantragt der Gastwirt Josef Ommer die Eröffnung eines Kinos in Frillingsdorf. Nach 11 Monaten genehmigt die Militärregierung den Antrag und erspart so den Menschen den einstündigen Fußmarsch ins Lindlarer Kino. Ja, damals. Aber von dem Lindlarer Kino sehe ich jetzt hier leider kein Foto. Das ist sehr schade. Das hätte mich ja nochmal interessiert. Schule in der Nachkriegszeit. Alte Skier sind hier ausgestellt. Wenn du Durst hast, dann nimm dir eine Stange Rhabarber. Das erste, was wir konnten, war Have You Kaugummi. Schwierige Zeiten damals. Guck mal, so einen alten Mülleimer haben wir auch noch. Die alten Blechmüller, wo gibt's denn da noch? Warte mal. Da geht's rüber auf die andere Seite, glaube ich, ne? Zur neuen Baugruppe da hinten. Mit Kapelle, Forsthaus und Panoramablick. Siehste? Das Freilichtmuseum hier ist schon ein recht weitläufiges Gelände und überall gibt es Tafeln, zum Beispiel die Wasserwege, Überleben im Wasserfluss, Strudelwurm, Bachflohkrebs, Flussnapfschnecke. Also alles wird erklärt. Schön ist es hier. Ich meine mal gehört zu haben, je nachdem, wenn man diesem LVR beitritt, dann hat man, weiß ich nicht, es kostet einen Jahresbeitrag, dann hat man irgendwie Zutritt zu allen LVR-Museen oder so das ganze Jahr über. Muss dann keinen Eintritt zahlen als Mitglied. Das kann sich schon durchaus lohnen, aber das ist ja hier eine nette Angelegenheit. Also recht schattige Wege, das gefällt mir schon. Dann könnte man ein wenig anders spazieren, abseits der, ja, der Leute, die man sonst immer sieht auf der Standardstrecke. Auch nach hier klingt der Amboss. Ich hatte ja neulich mal erzählt, da sind wir oben zum Wäldchen raufgelaufen und da haben wir auf der anderen Seite, nicht auf dieser Seite der Straße, sondern auf der anderen Seite, das sah auch museal aus und ich denke, wir gehen jetzt hier gleich durch eine Unterführung unter der Straße lang und dann kommen wir auf diese Panoramaseite. Ist jetzt auch schöne Aussicht, so auf den Strauch mit den Bänken. Zum Sonnen hat ja was. Ah, Eisenbahn. Da müssten wir vielleicht mal mit Frank hin. Vorführung Steinbruchbahn und Fossiliensuche. Ein Zelt, eine alte Scheune. Hier geht die Kleinbahnstrecke lang. Und da geht es auch durch zwei Röhren durch einen Tunnel. Eine Röhre ist für die Fußgänger und eine andere für die Kleinbahn. Reichsarbeitsdienstbaracke aus Siegen-Seelbach. Die wird hier also neu aufgebaut. Von 1938 aus dem Reichsarbeitsdienstlager Seelbach bei Siegen. Der Bau mit einer Grundfläche von rund 70 Quadratmetern wurde von den Kölner Holzbauwerken aus Hürth-Karl-Scheuren gefertigt. Nach Kriegsende diente es als Wohnhaus von 1961 bis 2018 als Garten- und Geräteschuppen. Ja, diese Art Baracke, die kommt mir sehr bekannt vor. In sowas Ähnlichem habe ich ja mein erstes Lebensjahr verbracht. Hatte ich ja schon mehrfach erzählt. Das Berühren der Feldbahn Loren ist verboten. Die sind hier hinter einem Bauzaun. Ja, und jetzt gehe ich hier durch diesen Wellplattentunnel. Und wir kommen an eine Wand aus Grauwacke. Das ist der Grauwacke-Weg und die Feldbahnspur, die ist hier auch sehr krumm. Aber wie es damals eben so war, für die Loren musste die auch nicht sauber gerade sein. Es konnte schon mal ein bisschen wellig werden, warum auch nicht. Ja, und auch hier scheint es nicht nur aufgeschüttet zu sein, hier sind auch Platten. Es geht steil den Berg hinauf, über Schotter. Mach mit Fossiliensuchen im Steinbruch. Hat man hier einen künstlichen Steinbruch aufgebaut. Ich schau mal hinter Farn versteckt. Vorsicht, Sprengarbeiten betreten während der Sprengung verboten. Sprengzeiten, ja. Wir haben hier so eine typische Hütte aus Bruchstein mit Devotionalien aus alter Zeit. Und draußen stehen halt ein paar große Quader mit den typischen Einschlüssen aus der Devonzeit. Und mehrere Hämmer liegen auf den Steinen, bereit, dass Kinder mit einem Meißel die Fossilien freilegen. So, wieder eine Weggabelung. Man kann zur Feldbahn gehen oder zur Kapelle und zum Forsthaus. Vorführung des Uhrmacherhandwerks von 11 bis 16 Uhr. Das passt ja jetzt. Da gehen wir mal rein. Und was haben wir hier oben? Eine Aussicht. Wird das eine Aussicht? Nee, das wird was Neues. Das Hofhaus aus Rade vorm Wald Heide. Aha, das Schwesternhaus. So, so. Dann gehen wir mal zum Kapellchen rauf. Da oben kann man auch noch reingehen, oder was? Da gibt es dann das Uhrmacherhandwerk zu sehen, denke ich, im oberen Bereich. Dass die Feldbahn ist, die da so knattert. Es geht immer noch steil bergan. Mir ist immer noch warm. Die Wiesen und Weiden hier stehen in voller Blüte. Erstes Mal Etageziel erreicht. Das ist ja mal eine Aussicht. Ja, Parkplatz wird voll. Das ist ein sehr schön geschnitzter Holzaltar. Zu Frau Leichnam war der Holzaltar geschmückt mit Blumen und zwei kleinen Birken. Einer der vier Altäre, an denen die Prozession Station machte. Der Pfarrer aus dem Evangelium verlas und seinen Segen gab. Wir befinden uns quasi auf der anderen Seite des Tals. Das hier ist wohl das Forsthaus. Wenn ich hinter dir bin, dann klappt das aber nicht. Ja. Eingang auf der anderen Seite. Das Forsthaus ist geöffnet. Man kann aus dem Forsthaus direkt hinaus in die Stallungen. Das heißt, hier wurde im Forsthaus auch Landwirtschaft betrieben. Zum Forsthaus Bräuchen gehörten 6 Hektar Land. Rund ein Viertel davon war Ackerfläche Man baute darauf Getreide, Kartoffeln und Rüben an. Die Ernte erledigten Waldarbeiter, die privat gegen Bezahlung angeheuert wurden. Eine alte Vorratskammer. Dann ist hier ein alter Küppersbuschherd. Noch so, wie er eben früher war. Da hat meine Tante noch mitgekocht. Damals in der Eifel. Ein Klavier, da würde ich jetzt gern drauf spielen. Ich gehe mal die Treppe rauf in die Ausstellung Wald und Holz. Unterm Dach. Wer hätte es gedacht? Was haben wir denn hier? Wir haben einen Dachs, ein Habicht, ein Specht, ein Eichhörnchen und einen Fuchs. Insgesamt recht schäbige Präparationen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, das ist doch mal so eine Doppelkettensäge. Von Dolmar, das ist eine Sachs, ne? Sachs-Dolmar. Schick. Für große Bäumchen. Dolmar CL, 1940er Jahre, 8 PS, 2 Mann Getriebe, Motorsäge zum Fällen und Einschneiden von Starkholz. Die haben hier das Titelbild des Spiegels, Nummer 47, 35. Jahrgang, für D-Mark 350 vom 16. November 1981. Getitelt mit saurer Regen über Deutschland, der Wald stirbt. Dann kam die Bewegung der Grünen mit Rettet den Wald. Es ist mit einer Briefmarke, oben 80 Cent und... Pfennig, du Trottel! Das sind Pfennig! Pfennig! Mark und Pfennig! Meine Fresse! Es ist 3:03, eine Uhr drauf. In den 1980er Jahren war nämlich der schlechte Zustand des Waldes ein zentrales Thema der Medien und der Politik. Ja, und heute stirbt der Wald immer noch. Aber es interessiert niemanden. So sieht's aus. Ja, hübsch haben sie es hier. Ich gehe die Treppe wieder runter. In diesem schönen alten Forsthaus. Aber es ist echt schon der Knaller. Ja. Ja, ein alter Tornister. Und der Einkaufsbügel. Ja, so einen Einkaufsbügel habe ich ja so ähnlich auch mal machen müssen, aber Makramee-Arbeit. Und das ist ja der typische Jagdrucksack. Ja. So einen hat der Vater ja gehabt. Aber die Mützen sind komisch, ne? Von der. Haben sie hier zwei alte Gewehre, eine doppelläufige Schrotflinte und ein alter Repetierer. Weiß der Geier, was das ist. Der hat dieses typische 3-6 Patronen fassende Repetiermagazin, aber ist aber keine Mauser. Ich hätte Fernglas mitnehmen sollen. Weil da irgendwo müsste ich eigentlich meine Antenne sehen können. Aber da kannst du mal sehen, da hinten auf der anderen Seite, da ist richtig was los. Mal guck, von Schritten her, Hälfte Hammer. Aber auch nur dank des neuen Baugebiets hier. Ja, aber mir war schon klar, dass wir hier die Schritte zusammenkriegen werden. Spielt da oben hier irgendeine Spielmannsgeschichte? Aber wir gehen jetzt erstmal so zu der Eisenbahn, ne? Ja, wir gehen erstmal hier in das hier oben treffen. Das ist noch Raum, da jetzt gezeigt wird. Ja. Genau, weil das Uhrmacherhandwerk, das ist ja sehr in unserer Familie verwoben. Haha. Da habe ich schon Werbung gemacht für Familien, weil überall liegt hier Grauwacke-Schotter rum. Arg niedrige Decken. Hier stoße ich mir voll den Kopf. Die Leute waren halt klein. Und wenn man sich das hier anschaut, das ist schon von den Betten her recht klein. Auch die Tapeten sind sehr speziell. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Spenzberg, Solingen und Wien. Diese Uhr, Leon. Guten Tag. Guten Tag, da gibt es viele von. Und diese Uhr war von dem Uhrmacher, der in diesem Haus da gewohnt hat, von dem Ohlich. Ist die einzige, die wir kennen. Und das Museum konnte die Uhr letztes Jahr wieder erwerben. Hatten die damals nur Also die Uhrmacher nur das Werk gemacht oder auch das Gehäuse mit allem drumherum? Vermutlich wurde das von einem Schreiner. Es gibt gewisse Stile, je nachdem, wenn man im Belgischen guckt. Aber wir wissen nicht genau. Es gibt woanders Andeutungen, dass die sogar, wissen wir von einem Uhrmacher in Neuwied, dass er auch einen Schreiner beschäftigt hat. Dann kann man annehmen, dass er auch die Gehäuse mitgeliefert hat. Aber der Uhrmacher hat das Werk gemacht. Allerdings gewisse Teile haben die bezogen. Diese Keramikzifferblätter, die weißen Zifferblätter, die sind aus Manufakturen, aus Fayence-Manufakturen aus dem Frankfurter Raum. Das ist vermutlich aus dem Mettlacher Raum. Die haben die irgendwie beziehen können. Das haben die nicht gemacht. Mhm. Man sieht, unten ist ein sogenannten Kopf, ein Oberteil. Die war in der Wand eingebaut, die ist von Uhrmacher Linden in Dehnhausen. Okay. In Gummersbach. Eine Frage zwischendurch. Darf ich das für einen Podcast verwenden, was Sie gesagt haben, oder nicht? Ja, können Sie machen. Dankeschön. Ja. Ne? So eine ähnliche, ein bisschen größer hatte dann Daddy auch. Ne? Also wir haben in der Familie einen Optiker, einen Uhrmacher, ihr Vater. Uhrmachermeister. Und deswegen, ich kenne da so verschiedene Sachen. Der hat auch Großuhren gerne repariert, lieber als die kleinen Sachen. Ja. Ja, die haben auch was. Ich finde das sehr interessant. Also diese Teile hier sind allerdings von Uhrmacher, sagen wir, eher um 1900. Mhm. Die sind später als die Uhrmacher, die dann diese Bodenstanduhren gemacht haben. Mhm. Da ist nicht viel Werkzeug übrig geblieben. Wir haben einiges hier in diesem Raum, weil das sicherlich die Werkstatt war, haben wir dann dabei getan. Da ist eine etwas größere Drehbank, also man muss es dann vergleichen wie heute mit so einem Drechselband. Die haben ja, alles zwischen weil die Spitzen haben das alles gemacht. Genau von Hand. Ja, ja, das ist eine sogenannte Klammerbank. Da konnte man da hier, das ist alles ein bisschen verrostet, konnte man hier beispielsweise die Platinen von einer Taschenuhr, das ist etwa Taschenuhrgröße, einspannen. Und hier konnte man entweder mit einem sogenannten Handstichel drehen oder hier, wie bei so einer großen Drehbank heute, mit so einem Kreuzsupport. Ja. Das wurde dann hier angetrieben. Da fehlt von dann, Hand, ne? Da fehlt der Riemen. Ja, ja. Ja. Jo. Spannend. Wie gesagt, da fehlen Werkzeuge. Was schön wäre, wenn man eine Räderschneidemaschine hätte. Zum Vorführen, aber die sind mit der Größe, die die Uhrmacher hier gehabt haben, die sind selten zu bekommen und dann natürlich für viel Geld. Hier ist so eine etwas größere kleine Drehbank, den Uhrmacher, der da große Uhren gemacht hat, vielleicht benutzt hat. Das ist ein sogenannter Eingriffszirkel. Da konnte man dann Räder, das sind Räder, das ist wahrscheinlich von einer Wanduhr, hier einspannen. Und wenn dann die Abstände richtig sind, dann konnte man das hier mit der Schraube einstellen. Dann konnte man das dann übertragen auf den Gestell, auf den Platinen von dem Uhrwerk und dann konnte man die Löcher dann entsprechend bohren. Also das war auch ein nötiges Werkzeug für einen Uhrmacher, der wirklich Uhren gemacht hat, auch heute noch, um Sachen zu kontrollieren. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Ich muss mir immer noch diesen, wie heißt das, vom Reutebuch oder so, der Uhrmacher, das Buch, das fehlt mir noch. Das ist so ein Standardwerk eigentlich. Das wird immer gerne irgendwo zwischen, also in Antiquariaten zwischen 30 und 90 Euro gehandelt. Ja. Es gibt, da sind nämlich die Sachen auch, denke ich, alle drin beschrieben. Da habe ich hier irgendwo ein Buch, das ist ein Nachdruck von einem englischen Katalog, kurz vor 1800. Die haben damals schon Werkzeuge geliefert. Man erkennt schon dann die Ähnlichkeiten mit, also einfach Blechscherer. Mhm. Ja? kleine Ambosse. Ja. Ja. Das sind Zugeisen, da konnte man dann, das benutzen heute noch die Goldschmiede, um Grundmaterial, oder konnte man das viereckig oder nach Profil machen, um das immer kleiner zu ziehen. Sägen, alles möglich. Das ist auch ein Drehbank mit einem großen Schwungrad dann dahinter, so vergleichbar hier. Das sind auch so kleine Drehbänke, die dann, wie gesagt, das musste alles dann zwischen Spitzen gelagert werden. Also ja, diese, also die Sache mit den Großuhren oder so, also diese Kunst, das geht ja auch alles dahin. Sag ich jetzt mal ganz frech, also es gibt noch Uhrmacher, die können sowas, aber wird ja heutzutage alles irgendwie elektronisch gemacht und so, also wirklich komplizierte Werke, man kann sie eigentlich nur noch erhalten, also ich wüsste jetzt nicht, wer die Dinger noch baut, hier. Also ein paar Werke habe ich gemacht über die Jahre. Das ist eine typische Maschine, um Zahnräder dann zu fräsen. Unten ist eine große Teilscheibe, da sind haufenweise Löcher, verschiedene Reihen, und dann konnte man dann, wenn man Zahnrad braucht mit 80 Zähnen, dann musste man die entsprechende Reihe aussuchen und dann immer. Ja, ist Standardteilkreis dann, ne? Ja, ja. Das kennen wir hier aus der Industrie auch noch von großen Drehmaschinen bzw. Fräsmaschinen. Ja. Heutzutage wird alles dann digital gemacht. Ja. CNC. Ja, aber das war eben noch richtige Manufakturkunst, ne? Das war eben nicht dieses Industrielle. Und da habe ich noch sehr großen Respekt vor, weil da gibt es ja immer noch Uhren, die laufen ja, seit Jahrhunderten quasi. Ja, ja. Ne? Das ja, ist, das ja. Nee, ist toll. Da sind hier im Belgischen noch viele Uhren in Privatbesitz. Ja, Schwiegervater hat auch noch zwei. Ja. Ja. Die sind dann signiert von hiesigen Uhrmacher. Oben ist einer von Bion in Wiel, da gibt es viele Uhren von. Allerdings vor 25, 30 Jahren, da sind die dann für viel höhere Summen dann im Handel gewesen. Da gab es viel mehr Sammler, Leute, die dann sowas haben wollten. Mittlerweile sind die Zeiten vorbei, wenn die dann in den Auktionen angeboten werden, dann ist manchmal unter 1000 Euro. Mhm. Da kommen Leute, die sowas geerbt haben, und da sage ich das dann, und dann heißt es, oh, die Eltern haben damals 20.000 Mark für bezahlt, und heute ist das nur ein paar tausend Mark Euro wert. Na, viele Menschen können es ja auch nicht ertragen, wenn im Haus so eine Uhr tickt. Ja, ja. Das ist schon schwierig. Wir haben noch eine kleine Wanduhr, die hat das Schlagwerk kaputt. Da muss ich mal reinschauen. Ja. Machen Sie hier jetzt also nur jetzt Museumsbetrieb? Oder? Nein, ich bin selbstständiger Restaurator. Ich mache nur alte Sachen da. Ja, also ich mache das hier nur so, dass man hier das Haus dann aufmachen kann und ein bisschen was vorführen und erklären. Ja, schön. Gut. Danke dafür. Okay. Einen schönen Tag. Gleichfalls, danke. Tschüss. Tschüss. Zurück ins Museum. Ich will zur Feldbahn, ja. Weißt du, ich stehe auf alles, was mit Feld zu tun hat, außer Feldarbeit. Feldbahn, Feldartillerie, Feldstecher, Feldjacken. Ach Jottchen, noch so ein alter Bagger. Ist ja Hammer. Der ist raus. Ja, der ist entgleist. Das war die Dima. Hinten hängt einiges an Holz und die Dima und jetzt die Gemeinde. Laut haben sie es hier. Ja. Entgleist haben sie es hier. Ja. Aber das ist schon interessant. Im Endeffekt liegen ja die Holzteile auf beweglichen Böcken. Das heißt, die einzelnen Achsen mit den Laufrädern, die sind nochmal drehend gelagert, damit sie auch sehr enge Radien kriegen können. Und ich denke mal, jetzt war irgendwo das Gewicht zu hoch. Und der ist deswegen, weil er sich verkeilt hat, rausgesprungen. Und weil der Lokführer nach hinten geschaut hat, konnte das nicht sehen. Das hat der eine aber eben erklärt. Bei den Loren ist es das Problem, dass die nicht genug Gewicht haben und durch diese schmale Spur und die desolat verlegte Schiene passiert das bei den Loren halt recht häufig. Ja. Gut, ich weiß, es ist jetzt keine Lore gewesen, aber... Nee, das ist schon klar. Ja, und es ist halt Feldbahn, das heißt, die wird Freifeld verlegt. Müsste man nochmal nachjustieren. Von wegen Dampflok. Hier ist nichts mit Dampflok. Und wenn man überlegt, dass man hier so eine kleine Feldbahn mit Dampf betreiben wollte, wie willst du denn das machen? Keinen großen Kessel, kein nix. Das ist es ja wohl eher nicht. Ja, aber siehst du, haben wir wieder Glück gehabt. Kaum sind wir irgendwo. Katastrophe! Da bin ich gespannt, ob sie das jetzt so reinheben oder ob sie erst die Baumstämme runterziehen müssen. Ja, hier waren wir ja noch nicht. Da steht ein Postauto, guck mal. Hier ist wahrscheinlich irgend so eine Vorführung. Was ist denn das da für eine Hütte? Wasserquiz. Vorsicht bei Nässe, Rutschgefahr. Das ist ja hier auf allen Holzbrücken, die wir hier haben. Boah, ich bin so verölt schon, weil es in dem Haus so warm war. Aber es hat sich ja gelohnt. Ah, Ausstellung textile Wege. Fernmelde-Notdienst. Guck mal, ein alter Mercedes. Ein Coffee-Bike. Hast du draußen Wasserrad. Und dann hier noch eine richtig schöne alte Transmission. Komm ich für dich mit. Hier, 3,5 Jahre beträgt die durchschnittliche Tragedauer eines Kleidungsstücks. Lächerlich. Ja, weil meine so niedrig ist. Landfrauenarbeit. Was ist gelb, steht unterm Baum und kann nicht rauf? Ein Postauto. Da waren wir noch nicht, ne? Gehen wir doch mal da lang. Aber überall hier schöne kleine Bruchstein-Trockenmauern. Was ist denn das da hinten für ein Hochgang? Kommen wir da zum Wasserrad? Ah ne, das ist die Landfrauenarbeit Weimarer Republik. Das ist eine Ausstellung, die ist dann oben drin, oder was? Aber in diese Landfrauenarbeit, das ist im Obergeschoss, wa? Dann gehen wir da doch auch mal gucken. Wenn man schon mal hier ist, ne? Jeder Gang macht schlank. Mal guck dir den vermockten Teich da an. Aber hier gibt es Schmetterlinge. Das war ein Admiral. Aber der ist ja echt fies vermockt. Die neue Rolle der Frau. Kennen wir auch noch, ne? Waschen in der Bütt. Der Frank hat jetzt in so einer Bütt den alten Tannenbaum reingeschnitten. Das ist eine Victoria-Nähmaschine. Ich habe noch eine alte Pfaff mit Fußantrieb und eine alte Singer. Hast du die Hebammenwerkzeuge gesehen? Natürlich, glaube ich nicht. Uterus-Tamponade. 1919. Lehrerin war es nun erlaubt zu heiraten. Vorher war das strikt untersagt. Das wusste ich auch nicht, dass Lehrerinnen früher nicht heiraten durften. Soll das denn? Wahrscheinlich, damit sie nicht schwanger wird und immer schön weiter unterrichten kann. Deswegen waren die damals auch immer so fratzig. Ne? Deswegen waren die Lehrerinnen immer so vollkommen unter... Das darf ich jetzt wieder nicht sagen. Ja. Aber es ist die Seilerei. Ja, es muss ja irgendwie lang sein. Weil für Seile brauchst du ja Strecke, damit du die drillen kannst. Und hier richtig schön verspleißt. Sieht gut aus. Bitte die Seile nach dem Verknoten wieder entknoten. Ich verknote hier nichts. Genau. Ja, du brauchtest Länge. Das ist nun mal so. Das bedeutet also, wenn wir zu Hause noch mal Seile drehen, dann müssen wir uns einen Keil machen. Weil dann wird es nämlich sauberer als einfach so gefrickelt. Ja, wir haben uns gestern erst noch über einen Kalkofen unterhalten und ich hatte neulich in dem NAE2-Podcast etwas über Kalkstein gesagt. Da habe ich jetzt im Nachhinein noch zwei Videos verlinkt, beziehungsweise zwei Filme verlinkt, die auf Wikipedia zu finden sind, über das Brennen von Kalk. Und offensichtlich gibt es hier auch einen Kalkofen, das heißt Kalkbrennen im LVR Freilichtmuseum Lindlar. 2 Kubikmeter Kalkstein werden sorgfältig im Kalkofen gestapelt. Eine Lehmmauer und Erde decken die Brandkammer anschließend ab. Das Gestein brennt 2 Tage, erreicht Temperaturen von 900 bis 1200 Grad Celsius. Durch die Lehm- und Erddecke entweicht das im Kalk gebundene Kohlendioxid. Nach 2 Tagen Abkühlzeit werden die Steine vorsichtig mit Wasser abgelöscht, dabei lösen sie sich auf. Es entsteht Sumpfkalk. Um Verätzungen und Verbrennungen zu vermeiden, muss mit großer Umsicht gearbeitet werden. Das heißt, beim Ablöschen trägt die Person hier auch eine Maske. Dieser Brennofen ist ein Nachbau eines vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ausgegrabenen Kalkofens aus Marienheide-Himmerkusen. Ja, das ist also hier schön erklärt. Und es gab einen Kalkofen in Lindlar-Linde 1931, auch ein schönes Bild davon. Wie das im größeren Stil geht, kann man sich halt in diesen Videos anschauen. Und hier ist halt ein kleiner Kalkofen mit einem Holzdeckel und einer kleinen Brennkammer. Ziemlich weitläufig hier. Ja, ich weiß ja noch, als sie damals angefangen haben, das war ja relativ klein. Und da war dann das große Highlight. Ja, und die ersten Highlights, wenn die hier mit so einem Kaltblut und dem Wagen hier über die Wege gebrettert sind. Wie der Boden dann bebte, wenn die mit ihren handgroßen Hufen verdichtet haben. Also das war schon. Und jetzt haben die hier so viel aufgebaut, das ist schon klasse. Ein Kartoffelkäfer. Ach, kann man bald richtig. Ja, braucht man nicht mehr nach Kommern fahren. Konkurrenz wollte ich sagen. Ja, was sie da alles noch aufbauen. Ja. Ne? Hier ist ja noch, ja, die haben ja noch ganz richtig viel was am Start. Aber einer schreit immer. Kann ich mich da nicht mehr dran erinnern oder war das bei unseren nicht so schlimm? Das war bei unseren nicht so schlimm, weil die wussten, die kommen nicht auf den Arm, wenn sie knüttern oder so. So einfach ist das. Der hat ja nicht mal gebrüllt, als er sich einen Arm gebrochen hat. Ah, nur am Anfang. Naja, viel zu laut. Was bauen Sie denn hier Schönes? Leben auf 40 Quadratmetern. Ja, was haben wir? Ist doch gut. 45. Was? Guck, ein altes Trafohäuschen. Da steht es ja lange an. Ja. Ja, wollt ihr anstellen oder? Na, eigentlich stehen sie gerne oben an der Beachbar. Ja, dann mach das. Wo wolltest du hin? Da, wo wir die Kulas getroffen haben. Da war doch die Klauser Almwagen. Ach so. Weil uns jetzt hier hinsetzen, ist ja schon doof. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir uns da hinsetzen. Hier hätte es ja eine Wurst auf Hand gegeben oder so. Ja, aber ich würde irgendwie gerne hoffen, da gibt es irgendwie keine Wurst von dem Mario zu machen. Der alten Käfer und der alten Fahrräder. Die Vorführung eines Pferdegöpels. Das kennen wir ja, ne? Ja, dann. Oder willst du das? Nee. Das hat ein NSU. Ja, den. In Heller. Den hatte der Rudi damals. Als wir ihn kennengelernt haben. Irgendwo steht jetzt bestimmt auch der Klaus. Evangelische Elementarschule aus Waldbrüll-Hermesdorf. Ah, jetzt sind hier Leute. Langsam wird es aber sonnenbrandig. Ja. Thank you. stelle mich mal in Schatten. Ne? Ich kriege auch so eine Pommes, aber nimmst du keine Pommes? Ich hoffe, dass die Pommes haben. Ich habe da irgendwie ein paar Pommes in irgendwas rein. Ja. Die Currywurst dazu, wenn? Ja, ja. Ich sehe, wenn du dran bist, dann komme ich. Rechnerisch circa eine Stunde. 20 Leute, 3 Minuten pro Portion. Guck mal. Der stammt doch bestimmt aus dem 18. In ihm hier kannst du hinten nur quersitzen. Da hast du einen Sitz so zum Quersitzen drin. Ist geil, oder? Da hinten Fußraum und dann ein Dreisitzer, ist der Hammer. Geiles Teil. Der ist schön. Der ist echt schön. Der alte Rekord auch. Als Kombi. Ja, wo ist die Zeit hin? Das ist noch so, dass das typisch amerikanische Design, was sie damals hatten. Da hinten der R4, der hat Pistolenschaltung. Das ist auch spannend. Aber wie gesagt, so ein NSU, den hatte der Rudi. Und das war. Aber die Aufkleberscheine ja damals. Ja, und Wackeldackel, ne? Aber normal. Und die ultralangen. Die ultralangen Schaltgestänge. Das ist schon der Hammer. Hä? Ja, ein Hochrad. Mein erstes Auto, aber ich hatte einen 72er L20B Leuchtorange, auch ein 1200er. Ach, Erinnerung. Ja, ne? Ja, auch die kleinen Lampen, aber keine Hörnchenstoßstange. Ja, alle in der Schule hatten Golf und ich hatte den Käfer. Gelernt hatte ich auf dem 60 PS Automatik-Golf und dann stehende Pedale. Ich hätte mir am ersten Tag, als ich mit meinem Auto gefahren bin, ich wollte einen Trecker überholen. Mir war gar nicht klar, wie langsam so ein Auto sein konnte damals. Das war schon der Hammer. Ja. Ich habe mich mit dem nie auf der Autobahn getraut. Ich auch nicht. Ja, ich habe noch einen Manta B. War einer der letzten, die vom Band gelaufen sind. Den habe ich auch lange gefahren. Und ich habe kein Auto gefahren, was sich meines Erachtens so mitgeteilt hat wie der Wagen. Das ist ja Hecktrieb und man wusste genau, 5 mehr und dann fängt da hinten so langsam an zu setzen und das war so eine Verbindung. Das hat man mit den heutigen Autos gar nicht mehr. Da kommt irgendwann Physik und man weiß nicht warum. Das hat sich da noch angekündigt sozusagen. Ne? Ja. Ja, man hatte das Gefühl. Also wenn man ein Gefühl fürs Auto hatte, dann hatte man das Gefühl im Hintern, was er gleich macht und wann er hinten ausbricht und das war alles. Ja, und heute. Ich weiß noch, als ich meinen ersten hatte, der Servolenkung hatte und den ganzen Schnickschnack. Ja, da denkt man so, oh, die Lenkung wird weich, das muss jetzt glatt sein. Steckt man total trocken. Ne? Und wenn es glatt war, fühlte sich genauso an. Also man merkte nichts. Ne? Der Manta, der wurde vorne direkt so ein bisschen so weich, ne? Weil der hatte ja so, da wusste man so, hey, jetzt wird es aber eng. Das, ja, und der Käfer, der war ja im Winter genial. Also bin ich in Lindler, die Königsberger rauf, alle standen, ne? Und dann so fast im Stand, ach ja. Ja, so ist das. Ja, schön. Dann noch eine schöne Zeit. Danke. Das Blümchen immer noch dabei, ne? Mhm. Ja, klar. Der Olaf hat da auch mal einen Gogo. Ja? Ja. Ja, guck mal. Benne. Hinten drin. Grüne, nein. Hat schon überlegt, ob ich ihm Olaf ein Foto schicke. Oh. Das ist der TT, ja, der ist ja hinten normalerweise, was auf, oh, guck mal, eine Messerschmitt-Kabinenroller. Das ist fast ein Fahrradlenker. Ja, guck mal in den Kabinenroller rein, da hast du für die Beine so Ausschnitte. Aber diese Pedale. Ja, also zu meiner Zeit gab es da viele von. Damals, als ich Kind war. Und das ist das große Problem. Die hat man in Schwarz früher immer in diesen französischen Filmen gesehen. Sogenannte 10 Liter Hubraum, 15 PS und 30 an der Riemenscheibe. Der Lanz hinten, das ist der Hammer. Ein R19 haben wir hier nicht, ne? Hä? Ein R19. Nee. Hammer. Aber ich sag ja, die Gangsterlimousine, aber in Schwarz. DKW mit Scheibenbremsen. Audi DKW F12. Plötter, plötter, plötter. Und auf Trennscheiben fährt er. Ach, schau. Aha. Boah, ist das ein Karmann Ghia richtig tief, oder? Aber sehr tief. Ist ein Karmann Ghia. Ach, aber wieso ist denn der so tief? Das ist nicht original. Der ist bestimmt 5 cm tiefer als original. Das ist ja doof. Eine Kreidler. Ha. Opel Schmiede Overrad. Guck dir die Karre an. Mama, wir müssen da weiter. Okay. Na, wir machen einfach mal irgendwas auf. Tch. Unglaublich. Bescheuert. Das ist ja eine ultralange Pritsche da. Ach, guck mal, da steht so ein Honda. So ein aufgemachter. Der hat doch denselben Spoiler drauf. Kommt mir sehr bekannt vor, der Civic. Hm. Mit einer Girly Flap und ein Käfer mit einer Brezelscheibe, schau. Also, einige der alten Schätzchen stehen ja eher hier auf der Wiese, als unten in der Ausstellung. Aber das meiste, was an alten Autos da ist, sind halt Käfer. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, das war PS und Pedale am 16. Juli 2023. Isetta, Lloyd, Tempo und Käfer. Ausstellung der Kleinwagen. Die Fahrzeuge aus der Zeit von 1950 bis 1975 geben einen Einblick in die Automobil- und Transportgeschichte der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre. Die auf eigener Achse angereisten Kleinwagenbesitzerinnen und Besitzer stellen ihre Fahrzeuge aus. Och, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ausstellung der Interessengemeinschaft Bismarck EG. Infostand, Ausstellung von Motor- und Fahrrädern der Firma Bismarck in Rade vom Wald, die ja hier bei uns in Lindlar das Zweitwerk. Schade. Das habe ich jetzt verpennt. Das war jetzt blöd. Hätte vielleicht den Zettel mal vorher lesen sollen. Ja, lach du nur. Aber war trotzdem schön. Das ist ja schön, dass ich mal eine schöne Idee hatte. Zur Not fahren wir mal nach Rade. Ja, spätestens im Dezember oder Januar. Ah, ein Polo. Mein alter Polo sozusagen. Ja, ein Polo Fox. Den gibt's mir leider nicht mehr. Sie haben die Bank verstellt. Hat wohl. Nö, die hatten keinen Bock so dicht neben dem Mülltüten, Hundebeutel, Hundekotbeutel, Mülleimer zu sein. Das ist da unschön. Müssen wir jetzt Koordinaten anpassen? Für die Bank? Warum? Weiß ich nicht. Wenn er in der Bank ist, dann ja. Wenn er zum Fiesling daneben wäre, dann nicht. Hm. Fragen über Fragen. Wird aber viel Rad gefahren hier. Mhm. Lauter Radfahrer. Schön. Also ein Rad nicht. Ah. Porsche 911 Targa. Nein, aber ich hatte ja auch mein zweites Fahrrad. Das erste war ja so ein Klapprad, so ein blaues. Mein zweites war ein Jungenrad in Grün der Firma Bismarck mit einer Sachs-Dreigang-Schaltung. Wer hatte sie nicht, die Sachs-Dreigang-Schaltung? Ja, und dann war ich immer schon neidisch auf die, die eine 10-Gang-Kettenschaltung hatten mit diesen zwei Penünkeln am Rohr. Das habe ich auch geliebt in dem Rennrad. Ja. Und dann kriegte ich mein blaues Bianchi-Rennrad mit Alurädern. Und da ist mir dann so ein Trottel mal ein Schulkollege hinten reingefahren. Dann war das eine 8. Und dann habe ich das zu dem Reifenfutzi gebracht. Und der hat dann die Speichen nachgespannt, aber wenn halt Alu einmal verzogen ist, ist es verzogen. Und das dauerte dann keinen Tag fahren und dann war das wieder genauso krumm. Und dann brauchte ich ein neues Hinterrad. Damals, das war teuer. Ja, dann haben wir ja, bis wir zu Hause sind, locker um die 12.000 Schritte. Die hast du schon. Wie kommt's? Ich hatte 1.000 beim Losgehen. Ah. Aber wenn man sich jetzt mal so die alten Schätzchen anguckt oder diese Gangster-Limousinen oder was sie da hatten, ne, diese alte Citroën. Die waren auch und, groß. Ja, die waren richtig groß. Und die hatten halt noch ein Gesicht und eine Form und irgendwie Ästhetik. Das ist was ganz anderes, als was die da heute bauen. Das ist sehr, sehr schade. Ich bin nur froh, dass ich mir da keinen Parkplatz suchen muss. Ja, und überleg mal so ein Citroën. Der damals, ne? Wie die ausgesehen haben. Und jetzt guck dir die heutigen an. Also ich mag die ja nicht. Aber so damals, ja, das hatte was. Und mit diesen Sentimentalitäten endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 148 vom 24.07.2023. Nicht vergessen, heute in 5 Monaten ist Heiligabend, ein Sonntag übrigens. Nicht, dass ihr urplötzlich und unerwartet wieder ohne Geschenke dasteht. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.